Ja, wir kommen jetzt zum Text für die Predigt, und aus dem Johannes Kapitel 2. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihm gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand braucht ihm darüber etwas zu sagen. Wir feiern, wie Sven schon gesagt, heute 500 Jahre Reformation. Ich werde aber nicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen, aber da passt es auch sehr gut, dass wir heute gerade im Johannesevangelium sind, weil das Zentrale natürlich bei der Reformation war gewesen, Jesus Christus. Ein Mann, von dem ich das nicht gelesen habe, der hat gesagt, Reformation, das heißt im Grunde genommen Christus, es geht zentral um Jesus Christus. Und wir haben uns heute Morgen hier einen ganz knackigen Text. Der ist kurz, aber der hat es wirklich in sich. Und wir hatten letzten Sonntag auch eine knackige Stelle gehabt. Da habe ich davon gesprochen, dass die Bibel klar sagt, Jesus Christus ist voller Liebe und Güte und Sanftmut. Aber dieser barmherzige Jesus, der ist auch jemand, der mal richtig deutlich werden kann und durchgreifen kann. Das war die Stelle gewesen, als Jesus dann die Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel gejagt hat. Warum? Weil sie die Menschen abgelenkt haben von den Wichtigsten. Das Wichtigste ist nämlich die Beziehung mit dem lebendigen Gott vom Gottesdienst. Wirklich, diese Beziehung haben sie gestört. Und jetzt heute Morgen kommt die Bibelstelle direkt nach dieser Austreibung im Tempel von den Geldwechsler und Händlern. Und das ist eine Stelle, wenn du die in Ruhe liest, die dich zuerst wahrscheinlich überrascht. Hier wird gesagt, viele glaubten an Jesus, als sie die Wunder sahen, die er tat, aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend. Oder wörtlich heißt es, Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut. Das ist eigentlich komisch, da müsste man doch sagen, Mensch, Jesus, das ist so grandios, wenn viele Menschen an deinen Namen glauben, aber Jesus Christus war ganz Realist gewesen. Und so schauen wir uns heute Morgen die vier Hauptpunkte an. Erstens, viele glauben an Jesu Namen, als sie die Wunder sahen, Vers 23, das erste Hauptpunkt. Viele glaubten an Jesu Namen, als sie die Wunder sahen. Zweitens, Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, beziehungsweise wörtlich, er vertraute sich ihnen nicht an. Das sind die Verse 24 bis 25. Der dritte Hauptpunkt ist 500 Jahre Reformation. Und der vierte Hauptpunkt ist und heute, Fragezeichen. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt. Viele glaubten an Jesu Namen, als sie die Wunder sahen. Natürlich, die Bibel berichtet ganz deutlich davon, dass Jesus Christus viele Wunder getan hat. Das ist gar keine Frage. Wir hatten vor ein paar Wochen die Stelle Hochzeit zu Kana. Da hatten wir das erste Wunder, das öffentlich gewirkt wurde von Jesus. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Und wir sehen auch immer wieder in der Bibel, Jesus hat tatsächlich Menschen geheilt. Ganz konkret von Krankheiten hat er sie geheilt. Und noch etwas Größeres, Jesus Christus hat sogar in einzelnen Fällen Menschen vom irdischen Tod, Menschen, die wirklich tot waren, gestorben waren, wieder zum Leben auferweckt. Und diese Wunder, die Jesus getan hat, die haben natürlich die Autorität von Jesus Christus unterstrichen. Er hat die Kraft und die Macht. Und es deutet auch darauf hin, dass er tatsächlich, Jesus Christus, er ist der lebendige Gott. Aber jetzt ist es wichtig aufzupassen. Jetzt kommt gerade so ein ganz großes Vorsicht. Und deswegen hat Jesus nicht einfach nur jubiliert, wenn es heißt, viele glaubten an seinen Namen, als sie die Wunder gesehen haben. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du die Wunder siehst von Jesus Christus, wenn du erlebst, oder du auch heute noch Wunder, wenn du die Wunder von Jesus Christus siehst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder im Bilde gesprochen auf die Knie gehen und sagen, wow, was für ein großartiger Gott. Ich möchte, dass du wirklich Herr und König in meinem Leben bist. Das ist es, was die Bibel sagt. Das ist die angemessene Antwort darauf, wenn wir erkennen, wer dieser Jesus ist und auch über seine Wunder sehen. Aber es gibt immer so ein paar Schlaumeier, die sehen diese Kraft, diese Macht von Jesus Christus, seine Wunder, und die sagen sich vielleicht gar nicht so bewusst, aber sie tun es, dass sie letzten Endes sagen, diese Wunder, diese Kraft und diese Macht möchte ich haben in meinem Leben. Das wäre ja grandios, aber ich will nicht Jesus Christus als König haben. Versteht ihr den Unterschied? Auf der einen Seite ist es die Frage, erkenne ich wirklich Jesus Christus an als der, der ist der lebendige Gott und König, der dann auch an der ersten Stelle in meinem Leben stehen soll. Wir haben immer wieder dieses Lied, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist genau die christliche, biblische, angemessene Antwort darauf. Aber Jesus war hier so zurückhaltend, weil er Realist war. Er wusste ganz genau, es gibt immer wieder einige, die sind letzten Endes an seinem Wunder interessiert, aber nicht wirklich an Jesus Christus als dem König. Und ich hatte schon vor einigen Monaten mal das Zitat gebracht von einer Frau hier in München, ist nicht hier bei uns in Gospel Church, aber eine Frau, die hat es sehr prägnant auf den Punkt gebracht und die hat gesagt, wenn Jesus Christus mich nicht heilt, dann will ich nichts mit ihm zu tun. Und natürlich ist es toll, geheilt zu werden. Wenn jemand krank ist, natürlich beten wir für Heilung. Das ist ja gar keine Frage. Aber der Punkt ist der, bist du bereit, Jesus Christus wirklich König sein zu lassen? Der, der tatsächlich ist, der souveräne Gott, der auf der ersten Stelle steht und tatsächlich Gott in seiner Gnade schenkt, oft körperliche Heilung, aber nicht immer. Manchmal hat Gott auch andere Pläne. Manchmal sterben Christen auf Krankheiten. Und dann ist die Frage, ordne ich mich diesem König Jesus unter und vertraue weiterhin auf ihn? Oder sage ich dann, bitteschön, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Das wäre dann das Beispiel von einem Menschen, der sagt, ich will ja die Wunder, die Kraft, die Macht von Jesus, aber ich möchte ihn nicht in meinem Leben als der echte König. Und das ist die ganz, ganz spannende Frage. Und das ist auch der Punkt, nur wenn du Jesus Christus in deinem Leben als König wirklich anerkennst und annimmst und so lebst in der Gnade Gottes, wirst du auch dich unter das Wort Gottes stellen. Weil das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, das sehr ermutigend ist, aufbauend. Aber das Wort Gottes ist auch immer etwas, was dich und mich auch verändern will, wo der lebendige Gott dich und mich immer mehr noch schöner machen will, wirklich verändern will, im Bildnis, in der Gleichheit, der Ähnlichkeit von Jesus Christus. Wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, erkennst du Jesus Christus als König an und ordnest dich ihm auch unter oder geht es dir letzten Endes einfach um die Kraft und Macht, letzten Endes von deinen auch manchmal und meine auch manchmal selbstsüchtigen Ziele. Und das Biblische ist natürlich zu sagen, jawohl, Jesus Christus, du bist König, ich möchte wirklich mein Leben hingeben für dich, für dein Reich, für deine Ehre. Und ich lese nochmals die Stelle aus Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, die ich letzten Sonntag schon gelesen habe. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In dem Vers 23 wird uns gesagt, viel glaubten an den Namen von Jesus, das ist das, was wörtlich darstellt. Viele glaubten an den Namen von Jesus als die Wundersamen, die er tat. Wir sehen in den Evangelien der Bibel, dass als Jesus seinen Dienst vollzogen hat, dass teilweise ganz große Menschenmengen da gewesen sind. Wenn wir es zusammenzählen, wir wissen nicht die genaue Zahl, aber es sind sicher mehrere Tausende gewesen. Und wisst ihr, wo sich dann so langsam die Änderung gedreht hat, als Jesus Christus angefangen hat, davon zu sprechen, hat es einmal angekündigt, ich werde ans Kreuz gehen müssen, weil es ansonsten keine Heilung deinem Leben gibt. Als er angefangen hat, von seinem Tod zu reden, auch von der Auferstehung, haben sich Stück für Stück die Menschenmengen, die Menschenmassen, Stück für Stück verabschiedet von Jesus Christus. Obwohl hier das beispielsweise heißt, jetzt am Anfang vom Johannesevangelium, viele glaubten an den Namen Jesu, als sie die Wunder sahen, die er getan hat. Und wir wissen dann nach seinem Tod am Kreuz und nach der Auferstehung in der Apostelgeschichte, als das Buch des Geretteten macht, Johannesevangelium kommt, Apostelgeschichte, da lernen wir, dass es rund 120 Christen gegeben hat. Davor waren es wirklich große Menschenmassen gewesen, wahrscheinlich Tausende von Menschen. Und dann ganz am Anfang der Apostelgeschichte aber nur rund 120 Menschen, die wirklich Christen waren, die wirklich Jesus Christus als den König in ihrem Leben angenommen haben. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, dass ein ganz massives Problem heute ist, dass in vielen Gemeinden weltweit immer wieder die Versuchung da ist, das mit Jesus Christus so ein bisschen werbewirksamer zu machen, das so ein bisschen wegzunehmen mit dem Kreuz und der Auferstehung und dem Thema Sünde. Und ich möchte euch das ein bisschen einfach ein konkretes Beispiel geben, warum ich das gesagt habe. Es gibt in den USA eine Person, die eine größere Organisation leitet, und die Person hat sich mal angeschaut im Jahr 2015. Die Predigten am Ostersonntag von 24 evangelikalen Freikirchen. Und jetzt haben wir mal das angeschaut, was da so drin steht in diesen Predigten am Ostersonntag, und von 24 Freikirchen war bei 21 der Predigten, also 21 von 24, am Ostersonntag war kein einziges Wort über das Thema Sünde, über das Thema Kreuz und über das Thema Auferstehung. 21 von 24. Jesus Christus sagt, natürlich kann ich Wunder tun. Ich mache immer wieder Wunder. Ich habe die Kraft, die Macht und die Autorität. Aber er sagt, Vorsicht, wenn es dir letzten Endes nur um die Wunder geht und nicht um das Zentrale, warum ich gekommen bin, dann hast du letzten Endes Jesus Christus nicht wirklich als den angenommen, der er tatsächlich ist, nämlich der lebendige Gott und König. Und nur wenn Jesus Christus tatsächlich für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, stellvertretend für dich und für mich gestorben ist, nur dann haben du und ich wirklich Vergebung unserer Sünden und eben diese Beziehung mit Gott und auch letzten Endes ewiges Leben. Und um das noch weiter zu unterstreichen, es gibt weltweit eine ganz große Denomination, das ist ein Netzwerk von vielen Kirchen und Gemeinden, und da gibt es die Zahl, also es gibt unterschiedliche Statistiken, aber einmal wird gesagt, dass dort bei diesen Kirchen das Durchschnittsmitglied übergibt das Leben an Jesus Christus 16 Mal. Andere Statistiken sagen 18 Mal. Was die machen, ist einfach am Gottesdienst am Ende, dass man die Leute nach vorne kommen lässt oder dass man die Hand hochhebt, wenn man Jesus Christus annehmen möchte. Und das ist nicht schlecht, das kann man gerne machen. Ich denke, Jesus Christus benutzt es durch den Heiligen Geist, aber der Punkt ist der, es kann nicht sein, dass man 16 oder 18 Mal braucht oder vielleicht selbst dann noch nicht wirklich Jesus als den König angenommen hat. In der Bibel wird es zum Glauben kommen verglichen mit dem Bild von Geburt. So wie ein Kind körperlich geboren wird, spricht die Bibel dann in Johannes 3 unter anderem davon, dass man geistlich wiedergeboren wird. Wenn ein Mensch Jesus wirklich als König anerkannt hat und angenommen hat, dann ist er auch geistlich geboren. Und er schlüpft nicht plötzlich wieder zurück in den Leib, sondern er ist tatsächlich geboren. Und ich bin das einfach jetzt als Beispiel, um zum Ausdruck zu geben, da kann etwas nicht ganz in Ordnung sein, weil Jesus Christus sagt hier ganz deutlich, er ist skeptisch und sagt, ich bin zurückhaltend. Jesus weiß ganz genau, was in den Menschen steckt, und er weiß auch ganz genau, ob ein Mensch wirklich zum Glauben gekommen ist. Das heißt, ob Jesus Christus wirklich König in seinem Leben ist, das wird sich am Leben zeigen. Am ganz konkret gelebten Leben im Alltag. Bist du ein Christus-Nachfolger, stellst du dich unter Jesus Christus und sein Wort in ganz großer Freude und Freiheit? Oder willst du letzten Endes nur das, was viele hier gemacht haben, Jesus einfach für deine Zwecke gebrauchen und missbrauchen? Das Matthäus-Evangelium sagt ganz am Ende von Kapitel 7, nicht jeder, also Jesus spricht hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Das sind Menschen, die haben Jesus Christus nicht als den König, als den Boss, als den Chef in ihrem Leben angenommen. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Und jetzt bitte nicht missverstehen, auch echte Christen, die wirklich wiedergeboren sind, wo Jesus Christus König ist, die sündigen auch noch, aber die bringen das zu Jesus Christus. Und da ist fundamental etwas anderes in ihrem Leben. Und es wird sich über die Zeit hinweg Stück für Stück zeigen, dass Jesus tatsächlich der König in ihrem Leben ist. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt. Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, beziehungsweise wörtlich heißt es im Text, er vertraute sich ihnen nicht an. Da heißt es dann in Vers 24, denn Jesus kannte sie alle. Also nur weil die alle immer viele Jesus gerufen haben, ist er nicht gleich hin und weg gewesen. Er kannte sie alle, und dann in Vers 25, er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Und ich denke, wir kennen das alle. Manchmal gibt es Menschen, da sieht es von draußen grandios, großartig, toll aus. Aber wenn man ein bisschen mehr da die Person kennenlernt, dann merkt man, wow, da ist so einiges mit dabei, was aber doch nicht ganz so schön ist. Oder im Bild gesprochen, ein wunderschönes Haus, aber wenn du in den Keller runtergehst, merkst du, da ist auch nicht alles so toll, wie es zunächst aussieht. Und Jesus Christus wusste das ganz genau, dass es teilweise, nicht alle, aber teilweise Menschen gegeben hat, die einfach nur die Wunder, die Kraft, die Macht haben wollten, aber nicht Jesus Christus als ihren Gott, als den lebendigen Gott in ihrem Leben. Und eine Frage heute Morgen ist, bist du bereit, weil auch du und ich haben noch dunkle Ecken in unserem Herzen, bist du bereit, König Jesus Stück für Stück mehr dort hineinkommen zu lassen? Und König Jesus auch bei dir und mir so Stück für Stück Veränderung, aber auch Heilung bewirken zu lassen. Jesus Christus möchte hineinkommen mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Er will dich und mich Stück für Stück verändern. Und wenn du Jesus Christus als Herr und als König anerkennst, dann sagt die Bibel natürlich, dann lass Jesus Christus Stück für Stück mehr und mehr bei dir und bei mir aufräumen und auch die Veränderung bringen. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus Christus dich und mich absolut liebt, obwohl er dich und mich ganz genau kennt. Im Innersten kennt Jesus Christus dich und mich durch und durch, und er liebt dich und mich trotzdem. Das heißt, du kannst wirklich in großer Freude und Freiheit auch den Erwartungen ihn hineinkommen lassen in den Keller oder auch in die dunklen Ecken deiner Seele und dann erleben, wie das Evangelium in seinem Licht Stück für Stück Veränderungen schenkt. Ich habe vorhin gesagt, dass wir 500 Jahre Reformation feiern. Das ist ein ganz großes Fest, Reformation in Zentralum Jesus Christus. Es war auch eine große geistliche Erweckungsbewegung. Ausgehend von Deutschland in die ganze Welt, wo viele Menschen tatsächlich da waren, die dann Jesus Christus als König tatsächlich angenommen haben. Und da gibt es inhaltlich, da möchte ich kurz darauf eingehen, im Prinzip 5 zentrale Punkte dieser Reformation, wo man das inhaltlich relativ gut zusammenfassen kann. Das sind lateinische Wörter, aber ich werde es gleich erklären, das sind die sogenannten 5 Solas. Der erste Ausdruck ist Sola Scriptura, das heißt einfach auf Deutsch, alleine die Schrift, alleine das Wort. Da geht es darum, du und ich können wirklich unser Leben aufbauen auf der Bibel, auf dem Wort Gottes. Das zweite ist sola fide, das heißt auf Deutsch allein durch Glauben. Es hängt nicht davon ab, diese Beziehung mit Jesus gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen, verändert zu werden. Das ist zuallererst ein durch Glauben bekommenes Geschenk Gottes, alleine durch Glauben. Wir müssen uns das nicht verdienen. Wenn man es geschenkt bekommen hat, dann ist es natürlich, dass man zur Ehre Gottes leben möchte und es auch in der Kraft Gottes immer mehr tut. Sola fide, sola gratia, das heißt auf Deutsch alleine durch Gnade. Es ist alleine Gnadengeschenk Gottes, genau das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Deswegen ist es so zentral. Vom Kreuz und von der Auferstehung, das ist letztendlich das Evangelium, die Gospelbotschaft davon zu sprechen. Das vierte Sola ist Solus Christus, das heißt alleine durch Jesus Christus. Das wurde dann auch im Johannesevangelium gesagt, dass er Jesus Christus, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist nicht so, dass es Jesus Christus gibt und dann einige andere Wege, sondern der Weg zum lebendigen Gott ist eben durch diesen Jesus Christus alleine. Und das war die Betonung in der Reformation. Und das fünfte Sola ist dann Soli Deo Gloria, das heißt einfach allein zur Ehre Gottes, dass uns bewusst ist, wir sind hier, um Gott zu feiern, zu ehren und in unserem Leben ihm wirklich hinzugeben. Das sind inhaltlich die ganz zentralen Punkte gewesen in der Reformation. Und Gott in seiner Gnade durch den Heiligen Geist hat es wirklich in die ganze Welt genommen. Und es sind viele Menschen tatsächlich zum Glauben an Jesus Christus hingekommen. Und vielleicht fragst du dich heute Morgen, okay, das ist ja alles schön und gut, wenn das vor 500 Jahren waren, aber was bedeutet das heute? Wie ist es denn heute auch in unserem säkularen Europa oder der westlichen Welt? Und da möchte ich einen Mut machen, Gott hat die Kraft, wirklich auch bei uns hier in München, aber auch in anderen Ecken, gemäß seinem Plan Stück für Stück immer mehr geistliche Erwägungen aufbringen zu schenken. Eine Frage an uns ist, geben wir uns diesem Jesus Christus hin? Gehen wir auf ins Gebet? Versuchen wir der Kraft Gottes auch immer wieder Nein zu sagen, zu Sünde. Ich habe euch schon manchmal erzählt von einem Kollegen in New York, Tim Keller, ein Pastor. Und wir haben am nächsten Samstag hier ein Konzert, wo einige kommen, gerade von der Gemeinde, der Kirche, wo er Pastor war, aus New York, die singen hier einige schöne Lieder von Musicals. Und New York war 1990, als es damals losging mit der Gemeindegründung in New York, war es eine Stadt gewesen, die wirklich geistlich extrem schwach gewesen ist, die in besonderer Weise säkular gewesen ist. Die hat auch in größeren Merkmalen, war es eine besonders traurige Stadt. Was meine ich? Sie hat dort die höchste Mordrate in ganz USA, die höchste Vergewaltigungsquote in ganz USA. Kriminalität war wirklich auf einem Höchststand gewesen. Gott hat geschenkt bei diesem ganz klugen, intelligenten, aber vielfach säkularen jungen Leuten in New York, da dass Gott dort Stück für Stück auch geistliche Aufbrüche geschenkt hat. Das sind mittlerweile weit über 200 ganz lebendige neue Kirchen und Gemeinden entstanden und wirklich Abertausende auch von jungen Menschen sind wirklich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die ganze Stadt hat sich äußerlich verändert. Heute ist New York City von allen Großstädten die sicherste Stadt in den USA. Die Vergewaltigungs- und die Mordrate sind auf einem absoluten Tiefstand. Das heißt, selbst in ganz säkularen Ecken kann Gott in seiner Gnade Wirken und Veränderung schenken. Hier in Deutschland gibt es unter so ungefähr rund 15 Gemeinden, die zu einem Netzwerk zusammen sind, eben von New York aus. Da gibt es beispielsweise in Frankfurt die Frankfurt City Church oder in Hamburg gibt es das Hamburg-Projekt. Gott ist am Wirken auch hier in Deutschland. Und ich denke, der Reformationstag sollte eine Aufforderung sein, zum einen zu sagen, bei Jesus Christus, es geht tatsächlich zuallererst um dich und deine Ehre und dein Reich. Ich möchte mich dir unterordnen, aber ich möchte dann auch, wenn ich im Vertrauen mit dir lebe, ich möchte gespannt sein zu sehen, was du, Herr Jesus Christus, in mir tust, aber auch in unserem Umfeld, sei es hier in München oder auch in Deutschland. Da möchte ich euch Mut machen, dass auch in dieser Woche, auch am Dienstag, wenn Reformation besonders gefeiert, geehrt wird, dass wir da wirklich auch mit Jesus Christus und mit seinem Wirken rechnen, dass er es wirklich schenken kann, dass Menschen ihn als König anerkennen und dann in der Freiheit mit König Jesus leben. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr für das, was du vor 500 Jahren hier in Deutschland getan hast. Wir danken dir, wie du hier in unserer Mitte am Wirken bist. Und Herr Jesus Christus, es gibt nichts Schöneres, als zu erwähnen, wenn Menschen in die Freiheit, in die Liebesbeziehung mit dir kommen, wirklich von dir wissen und erfahren, dass sie total von dir geliebt sind. Aber Herr Jesus Christus, diese Liebe und Freiheit erleben wir gerade da, wenn wir loslassen, wenn wir nicht mehr die Nummer 1 sein wollen, sondern wenn wir wirklich sagen, du sollst der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Du bist die Nummer 1. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du uns vergibst, wo wir vielleicht manchmal einfach nur deine Wunder, deine Kraft haben wollen, aber nicht wirklich uns dir untergeordnet haben. Schenk dir doch, dass du uns da immer mehr veränderst. Und so bitten wir dich, dass du auch deinen Heiligen Geist immer kräftiger umschüttest, hier über Grünwald, über Südmünchen, über München, deutschlandweit, auch in Europa. Herr Jesus Christus, dir gebührt alle Ehre. Und ich bitte dich, dass du uns schenkst im Alltag, dass wir dich, dass wir deine Liebe, dass wir deine Gnade, aber auch deine Heiligkeit genießen und von dir verändert werden.